ein Hauchen herflocken, wie ich fieberte. Dich nicht wieder hinzulassen, den schönsten Moment zu genießen und sie für sich zu behalten, ist ein Teil von mir geworden. Meine Gedanken standen mit Bildern umflossen, in vollen Schein meine Hingabe zu überfluten. Glaube mir, da kommt ich für uns an, dich nie mehr weinen zu sehen, du wirst mein Leben sein, doch du sollst auch bald bleiben. Siegt die Liebe oder nicht, was werden sehen, du wirst es verspüren, wie es nicht umfällt, wie sie um sie gehen zu vibrieren. Werden sehen. Ich zähle die Tage, die Stunden, die Minuten und Sekunden, um dich wieder zu sehen. Wieso ist haltbar, dass ich wieder gehen? Ich kann es nicht verstehen, wie sie so stark sein kann, dass ich kaum noch ohne dich kann. Ich war immer stark nach außen, doch das war nur Fassade. Du hast sie erkannt und mich neu erinnert. Ich bin ein neuer Mensch von heute an. Du hast mir gezeigt, wie man Liebe schreibt und mir mitgeteilt, dass du um mich weinst. Wenn ich nicht da bin, dann sing ich für dich hier dieses Lied und hoffe, dass unsere Liebe bis ans Ende der Beziehung. Deine Hand zu halten, ist das schönste Gefühl, dass es dir nicht gut, auch wenn du mich nicht lieben würdest, ich würde es immer tun. Es gibt kein Mensch auf der Welt, der süß ist, zu mir ist. Ich habe lang verliebt, ich habe ihn gefunden, den Schatz, den ich immer suchte, jetzt will ich ihn behalten. Alles auf der Welt will ich dich nicht verlassen, doch wirst du es eines Tages tun. Dann schau zu den Sternen und du wirst sehen, dass ich noch immer nach dir ruf. Der erste Kuss war einfach einzigartig, ich war hin und weg von dir in deiner Art. Ich liebte dich von Anfang an, so wie man nur einen Menschen lieben kann. Ich begann die Stunden zu zählen und mich selbst in meiner Eifersucht zu quälen, aus Angst, dass ich dich verlieren kann, den Schatz meiner Träume an einer anderen Hand. Doch eines sollst du wissen, ich vermisse dich so schrecklich, wie man nur einen Menschen vermissen kann. Und wünschte dann, dass mit uns nie enden kann. Alles soll so bleiben, so wie es begann. Meine Gedanken kreisen nun um dich. Ich vermisse dich, man fragt mir, wieso hab ich solche Angst? All die Tage, Wochen, Jahre hab ich dich gesucht, doch leider nie gefunden. Doch jetzt ist sie verschwunden, die Sehnsucht in mir drin. Du bist bei mir und so soll's auch immer sein. Kein Weg mehr allein, du und ich zusammen bis in die Ewigkeit. Ich liebe dich.